Am 8. August verurteilte die Japan-Kommission des Komitees der Auslandskoreaner für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni die Kriegsmachenschaften der USA, die die Lage der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. In der Erklärung wurde hervorgehoben, ungeachtet der Warnung vom In- und Ausland, dass die Abkehr von ihrer Korea-Politik verlangt, treiben die USA durch den Einsatz ihrer nuklearen strategischen Vermögen in Südkorea und dessen Umgebung die Lage wiederum an den Rand eines Atomkrieges und haben im UNO-Sicherheitsrat die härteste Sanktionsresolution fabriziert. Es sei nun die Zeit, wo sich alle Landsleute, die die Wiedervereinigung des Heimatlandes wünschen, zum gesamtnationalen Kampf dafür erheben sollen, der Einmischung und den tollwütigen Kriegsmachenschaften der äußeren Kräfte, die den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel verletzen und stören, ein Ende zu setzen. Weiter wurde in der Erklärung die gegenwärtige Regierung Südkoreas, die mit Unterstützung der Teilnehmer der Kerzendemonstrationen antrat, die eine neue Politik und eine neue Gesellschaft wünschen, mit Nachdruck dazu aufgefordert, das Streben der Landsleute und die Tendenz der Zeit richtig einzusehen und unter dem Banner der nationalen Souveränität und der großen nationalen Einheit für die grundlegende Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen einzutreten.